Erster Moses blieb lange auf dem Berg. Das Volk ging zu Aaron. Sie wollten einen Gott haben. Zweiter Aaron sagte zu ihnen, bringt mir eure goldenen Ringe. Dritter, alle Leute nahmen ihre goldenen Ringe ab. Sie brachten das Gold zu Aaron. Vierter Aaron nahm das Gold. Er machte ein Kalb daraus. Die Leute riefen, das ist unser Gott. Fünfter Aaron baute einen Altar vor dem Kalb. Er sagte, morgen feiern wir ein Fest. Sechster, am nächsten Morgen brachten sie Opfer. Sie aßen, tranken und tanzten. Siebter, Gott sagte zu Moses, geh schnell hinunter. Dein Volk tut schlimme Dinge. Achter, sie haben meine Regeln vergessen. Sie haben ein Kalb gemacht und beten es an. Neunter, Gott sagte auch, ich sehe dieses Volk. Sie sind sehr stur. Zehnter, lass mich jetzt allein. Ich bin wütend und will sie vernichten. Elfter, Moses bat Gott um Hilfe. Er sagte, warum bist du so wütend auf dein Volk? Zwölfter, die Ägypter werden sonst schlecht reden. Bitte sei nicht mehr wütend auf dein Volk. Dreizehnter, denke an Abraham und Isaak. Du hast ihnen viele Kinder und Land versprochen. Vierzehnter, da änderte Gott seine Meinung. Er bestrafte das Volk nicht so hart. Fünfzehnter, Moses ging den Berg hinunter. Er hatte zwei Steintafeln in der Hand. Sechzehnter, Gott selbst hatte die Tafeln gemacht. Die Schrift war auch von Gott. Siebzehnter, Josua hörte den Lärm im Lager. Er sagte zu Moses, da ist Kriegslärm. Achtzehnter, Moses antwortete, das ist kein Krieg. Ich höre Leute singen. Neunzehnter, Moses sah das Kalb und den Tanz. Er wurde wütend und zerbrach die Tafeln. Zwanzigster, er verbrannte das goldene Kalb. Er machte Staub daraus und mischte ihn in Wasser. 21. Moses fragte Aaron, was haben diese Leute getan? Warum hast du das erlaubt? 22. Aaron sagte, sei nicht wütend. Du weißt, dass das Volk oft Böses tut. 23. Sie sagten zu mir, mach uns einen Gott. Wir wissen nicht, wo Moses ist. 24. Ich warf ihr Gold ins Feuer. Dann kam dieses Kalb heraus. 25. Moses sah, dass das Volk außer Kontrolle war. Aaron hatte sie nicht gestoppt. 26. Moses rief am Tor, wer gehört zu Gott? Alle Leviten kamen zu ihm. 27. Er sagte, nehmt eure Schwerter. Geht durch das Lager und tötet die Schuldigen. 28. Die Leviten taten das. An diesem Tag starben etwa 3000 Männer. 29. Moses sagte, heute habt ihr Gott gedient. Er wird euch segnen. 30. Am nächsten Tag sagte Moses, ihr habt eine große Sünde getan. 31. Moses ging zurück zu Gott. Er sagte, das Volk hat einen Gott aus Gold gemacht. 32. Bitte vergib ihnen. Wenn nicht, dann streiche meinen Namen aus deinem Buch. 33. Gott antwortete, ich streiche nur die Menschen, die gegen mich sündigen. 34. Geh jetzt und führe das Volk weiter. Mein Engel wird vor dir hergehen. 35. Gott schickte eine Krankheit über das Volk. Sie hatten das Kalb gemacht,